WDR 3 Hörspiel. Hallo und guten Abend, Ulrich Biermann hier. Hei, hei, heikel dieses Hei. Die einen empfinden dieses Heimat als historisch, mit jeder Menge Tümelei, Geschichtsvergessenheit inklusive, Grenzen, einstige und heutige, gehören für sie natürlich auch dazu. Andere können damit gar nichts anfangen, wollen aber auf dieses Gefühl Heimat nicht verzichten und erklären, naja, die Sprache, die ist meine Heimat. Und dann gibt es noch viele, unzählige andere Definitionen, Gefühle, Erinnerungen und. Fast alle reden wieder darüber derzeit, über Heimat, über Identität, über Kultur, wobei in dem Zusammenhang unsere Kultur ja gerne gesagt wird. Aber verlaufen da diese Leitplanken dieser vermeintlichen Leitkultur, unserer Kultur? Wo liegt sie? Die Heimat. Und wer gehört zu diesem großen Wir dazu, das diese Heimat bevölkert? In dieser Woche erkundet die WDR3-Hörspielreihe Bin ich schon drin? Heimatgeschichten. Ein Territorium, das keineswegs so klar umrissen hat, ist, wie gerne behauptet wird. Und Landkarten oder GPS, die gibt es dafür ja auch nicht. Den Anfang macht heute Abend eine Südtirolerin, die in Deutschland lebt. Jenseits der Alpen, da gehört sie zur deutschsprachigen Minderheit. Und diesseits wird sie immer wieder gefragt, der ist ja interessant, ihr Dialekt. Wo kommen Sie denn her? Ihre Antwort, das eigene Leben. Europas längster Sommer von Maxi Obexer. Prolog. Wo ist dieses freie Land, das den schönen Namen Europa trägt? Ich sehe nur Staaten. In einem dieser Staaten in Belgien gibt es ein Parlament, das Europaparlament. Das ist bekannt. Bekannt ist auch, dass viele, Tausende, sogar Hunderttausende nach Europa ziehen. Millionen andere ziehen in Europa um, brechen auf, verlassen ihr Land und lassen sich woanders nieder. Europa hat die Menschen dazu gebracht, sich in Bewegung zu setzen. Eins. Aber wo ist das Land? Je tiefer Sie nach Europa einwandern, umso mehr scheint es zu verschwinden. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Einbürgerungsverfahren nunmehr durch Aushändigung der Einbürgerungsurkunde abgeschlossen werden kann. Gezeichnet Hoff. Mit diesem Bescheid zur Einbürgerung buche ich ein Europa-Spezialticket und nehme den Zug nach Berlin, wo ich in einer offiziellen Zeremonie mit Eid und Urkunde in Deutschland eingebürgert werden soll. Seit ich in Deutschland bin, werden mir Wörter zur Seite gestellt, die mein Dasein begleiten. Befristete Aufenthaltserlaubnis. Die befristete Aufenthaltserlaubnis. Das Wort gefiel mir schon immer. Um die zu bekommen, musste ich ein unwirtliches Gebiet durchschreiten, das jeder, der es betritt, schnellstmöglich wieder verlassen will. Der Weg lief parallel zu einer sechsspurigen Autobahn und führte über eine windige Autobahnbrücke, die einem laut und erbarmungslos den Feinstaub ins Gesicht schlug. Die Wartezeit betrug 5 Stunden und die war wie überall auf der Welt in Plastikschalen zu verbringen, die am Boden angeschraubt und miteinander verbunden waren. Und sie verbanden wirklich, nämlich die, die am selben Tag darauf warteten, dran zu kommen. Ich war stolz darauf, eine von uns zu sein, eine Ausländerin. Ausländer, Einwohnermeldeamt. Hier, im Ausländereinwohnermeldeamt, kam ich meiner Vorstellung, wie und wo ich sein wollte, am nächsten. Ich wollte eine Ausländerin sein, unter lauter anderen Ausländern. Sie sprechen Deutsch? Die deutsche Beamtin bemühte sich, gebrochen Deutsch zu sprechen, so als würde ich sie dann besser verstehen. Meine eigene Antwort aber überraschte mich noch mehr. Ich spreche Deutsch, ja. Ich spreche Deutsch, ja. Mit der Anfrage nach einer Aufenthaltserlaubnis, die mich nun offiziell als Fremde registrierte, wurde auch meine eigene deutsche Sprache unversehens zur Fremdsprache. Unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Das war das ferne Ziel. Doch ich habe sie nie erhalten. Angeblich wurde sie für EU-Bürger unwichtig. Die bekamen stattdessen im deutschen Bürgeramt die Freizügigkeitsbescheinigung überreicht. Freizügigkeitsbescheinigung. Der alljährliche, für manche monatliche, doch immer frühmorgendliche Schicksalsgang blieb nun den richtigen Ausländern vorbehalten. Mit der Auflösung der europäischen Binnengrenzen und der Gestaltung einer europäischen Komfortzone für die EU-Bürger hörten wir europäischen Einwanderer auf, Ausländer zu sein. Alle anderen wurden es dafür umso mehr. Obwohl wir alle dasselbe taten, nämlich einwandern, trennten sich von nun an unsere Wege. Ich blicke auf die Freizügigkeitsbescheinigung in meiner Hand. Sie klingt in meinen Ohren wie eine launische Aufforderung. Zieh frei, unzügig weiter. Gerichtet an eine freizügige Person, die, wenn sie ihren Mantel öffnet, Unterwäsche herzeigt. Zieh frei und zügig weiter. Frei und zügig. Zieh frei. Zieh frei. Zieh frei und zügig weiter. Zieh frei. Zieh frei. Zieh frei. Zieh frei. Go. Go. 2. Der Zug fährt gerade an der Festung Franzenfeste vorbei. Eine der größten Abwehranlagen im Alpenraum. 4000 Menschen sollen gleichzeitig an ihr gebaut haben. Die Habsburger hatten sie im 19. Jahrhundert errichten lassen, offenbar in der Vorstellung, massiv bedroht zu sein. Als die Monarchie schließlich auch ohne Angriff auf die Festung zusammenbrach und Italiener das Land übernahmen, bauten sie die Anlage weiter aus. Auch sie rechneten mit Angriffen und auch bei ihnen ist es nie zu einem gekommen. Die Festung musste sich nicht ein einziges Mal bewähren. Mit der Freizügigkeitsbescheinigung bekam ich eine erste Ahnung davon, dass uns die offiziellen Wörter voneinander trennen sollten. Den richtigen Ausländern wird der Einwanderungsweg vorgeschrieben in der Gestalt einer ewigen Prüfung, von der sie im Laufe der Jahre erfahren sollten, wie sie zu bestehen ist, nämlich nie. Verlangt und vorgeschrieben von solchen, die nie Ausländer waren. Integriere dich. Wie aber sollte ein Integrieren im kategorischen Imperativ gehen? Und was wäre eine abgeschlossene Integration? Dass du Deutsche bist? Aber genau das würde man dich gar nicht lassen. Still und leise aber wird es erwartet. Wird etwas erwartet, das dir zugleich verwehrt wird. Von einer EU-Bürgerin wie mir allerdings wurde weder etwas verlangt noch gewünscht, ich wurde nicht angewiesen noch eingewiesen, ich musste mich nicht integrieren, weil ich von vornherein als integriert galt und ich sollte nicht mehr ins Ausländereinwohnermeldeamt, sondern ins Bürgeramt. Ich aber hätte die kalte Zugluft auf der Brücke dem überheizten Bürgeramt vorgezogen, die Überquerung, den ungastlichen Ort, das Luftige der eigenen Existenz, das Vertraute und der Fremden. Es entsprach dem Zustand meiner eigenen Fremdheit, die sich Schritt für Schritt in Bekanntes und Vertrautes verwandeln würde. Am Bahnhof in Franzensfeste, wo kaum je Menschen anzutreffen sind, steigen 6 junge Männer dazu. Sie lassen sich erleichtert in die Sitzbänke fallen. Sie könnten Jungs sein, die zum Fußball fahren oder zum Trompetenunterricht. 3. Es ist eine abenteuerliche Reise, tiefgehender als alles andere. Und sie beginnt nicht mit dem Tag der Einreise. Das eigentliche Einwandern beginnt später und nimmt zu und wird immer mehr, je mehr das wird, was da in einen hineinwandert. Und wahrscheinlich hört diese Reise einmal begonnen, nicht wieder auf. Nein, ich wollte keinen Schritt achtlos übergehen. Meine Reise begann mit einer zentimetergenauen und minutiösen Landvermessung in der 2. Etage, in der stillen Einzimmerwohnung mit einem Klavier, das Mutterseelen allein in dem leeren Zimmer stand. Es war einfach zurückgelassen worden und so stand es da mit mir, der neuen Mieterin, die nicht Klavier spielen konnte. Ich lernte Elena kennen, eine junge Frau aus Moskau. Offiziell galt sie als Deutsche, als deutsche Spätaussiedlerin. Deutsche Spätaussiedlerin. Elena hatte in Russland ein Studium der englischen Literatur abgeschlossen und sie war staatlich geprüfte Klavierlehrerin. Elena aber war vor allem eine Pianistin. Und wenn sie auf dem Klavier spielte, dann verwandelte sich das heruntergekommene Haus in einen Palast. Sie spielte radikal, zart, heftig, streng und vorsichtig. Sie ließ die tiefen und die hellen Wogen umeinander ringen. Und während ich erlebte, wie diese beiden Körper aufgingen, das Klavier und sie, starrte ich gebannt auf Elenas Mund. Ihre spitzen Lippen waren nass. Sie musste unaufhörlich schlucken. Der Speichel, der sich in ihrem Mund sammelte, schien überzulaufen. Sie spielte sich das Herz aus der Seele und dem Klavier auch. Und ich bestand meinen Englischtest. Den brauchte ich für meine Aufnahme an der Universität und das war, was Elena mir anbot, einen geschliffenen Englischunterricht. Elena sagte mir einmal, Rusak все может потерять, пока язык его при нем. Ein Russe kann alles verlieren, solange er seine Sprache bei sich hat. Die wichtigste Heimat ist die Sprache und die ist in seinem Innenfutter verwoben. Und ich? Was suchte ich so heftig im Fremden, wenn nicht eine Sprache? Es gab kein Innenfutter oder wenn, dann war es löchrig. Sprache wird da, wo ich herkomme, nur wenig gesprochen. Der Südtiroler Dialekt gehört der Landschaft, den Jahreszeiten, der Witterung, dem Gedeih von Tieren und Menschen. Mehr gibt es darüber hinaus nicht zu sagen. Mir aber schien es, als würde stattdessen geschwiegen. Als müsste man die Sprache, die auch noch da war, verschweigen. Ich war gierig nach Sprache. Alles in mir wollte zur Sprache. Ich fraß sie auf. Unter dem Tisch stapelten sich die Zeitungen und Zeitschriften, bis die Tischbeine den Boden verloren, weil die Tischplatte auf den Zeitungen auflag. In mir war ein hungriges Loch. Wie mit einem Trichter füllte ich es mit Sprache, mit allem, was ich durch Sprache denken, fühlen und füllen ließ. Und das Herz pochte. Was tat ich da? Mich überraschen lassen von mir selbst? Die romantisch besungene Selbstentdeckungsreise? Was wollen Sie haben? Eine Schrippe? Schrippe, Schrippe, Schrippe. Jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus ging und im Vorderhaus die Bäckerei betrat, wurde ich angeschnauzt. Schrippe, der Tee ist Schrippe. Nein, ich hatte die Sprache nicht wie ein Russe, der alles verlieren kann, solange er seine Sprache behielt. Ich wanderte aus, um meine Sprache zu finden. Und ich wanderte zu mir wie durch eine Wildnis. Ich verlor mich, fand mich und verlor mich wieder. Ich war überwach, angreifbar und ausgesetzt. Was für andere banaler Alltag war, griff mich unerwartet an. Menschen in der U-Bahn, die wie Freunde zusammen einstiegen und die sich an der nächsten Station ohne Grußwort verließen, hinterließen bei mir einen Schock. Wie konnten sie so sicher sein, sich am nächsten Tag wiederzusehen? 4. Bis zum Brenner ist es noch eine Station und eine halbe Stunde Fahrt. Wenn die 6 Jungs dort nicht aus dem Zug geholt werden, haben sie gute Chancen, es bis nach Deutschland zu schaffen. Dort beginnt dann, nach der geografischen, ihre zweite Odyssee, die bürokratische. Bis ihnen mit viel Glück das gehört, was ich in der Hand halte. Der Bescheid. Der Bescheid. Meiner Mutter habe ich nichts von meiner bevorstehenden Einbürgerung erzählt. Etwas hinderte mich daran, ich weiß nicht was. Hatte ich Angst, sie würde mich als eine andere ansehen? Als Deutsche womöglich? Vielleicht hätte sie nicht viel damit angefangen und nur mit der Schulter gezuckt. Noch ein Dokument mehr, noch mehr Bürokratie. Und Bürokratie ist Schikane. Die Zugehörigkeit zu einem Staat sagt ihr nichts. Sie wuchs in den Nachwehen der italienischen Diktatur auf und das hieß, Autoritäten sind, wann immer das irgendwie möglich ist, großräumig zu umgehen. Bevor ich ging, sah ich sie im Garten stehen. Sie stand oft so da, wenn ich zum Bus ging oder wenn sie mich zum Zug brachte oder wenn ich mit dem Auto losfuhr. Immer stand sie da, für mich, die losging. Ohne Anklage, ohne Vorwurf, winkend, gebend, schickte sie mir möglichst viel Glück mit auf den Weg. Ihr heftiges Lächeln war voller Schmerz. Mir schräg gegenüber lehnen die Köpfe der jungen Männer an der Schulter des jeweils anderen. Sie schlafen tief und fest, wie nur junge Menschen schlafen können, die seit Wochen oder Monaten keinen festen Schlaf mehr hatten. Einer trägt ein T-Shirt mit einem aufgenähten Teddybären. Er ist vielleicht von seiner Mutter mit der Hand angenäht worden. Ich schätze ihn auf 12, maximal 13 Jahre. Was sie wohl zurücklassen und dennoch ihr Leben lang bei sich tragen werden. Einiges werden sie nie wiedersehen. Darunter manches, das zum Kostbarsten wird, eben weil sie es zurücklassen mussten. Irgendwann hielt meine Mutter zum Abschied ein kleines Plastikfläschchen mit gesegnetem Wasser aus Lourdes in ihrer Faust, das sie mir auf die Stirn tupfte. Sie tat plötzlich etwas, das ihre Mutter früher getan hatte, als deren Kinder nach und nach aus dem Haus gingen. Als würde sie den Schutz, den sie mir als Mutter mitgab, mit zunehmendem Alter an eine göttliche Instanz weitergeben wollen. Anfangs drehte ich die Stirn weg und das Weihwasser spritzte ins Leere. Dann lachte ich und ließ es geschehen. Inzwischen lasse ich es geschehen, ohne zu lachen. Seit ich wieder einen Hund habe, bespritzte hauptsächlich den und er liebte sich, das Weihwasser von der Schnauze zu lecken. Es ist das große Privileg für die, die gegangen sind, wenn sie, wann immer sie es möchten, zurückkommen können. 5. Maxi, wie stellst du dir eigentlich deine Zukunft vor? Mit einer Frau, etwa 8 Jahre älter als ich, Regisseurin. Nicht nur Ellen erstaunte, ich staunte selbst. Ja, mit einer Frau, etwa 8 Jahre älter als ich, Regisseurin vom Beruf und mit einer Dachgeschosswohnung. Am nächsten Tag suchte ich im Stadtmagazin nach dem Frauenbad an diesem Donnerstag. Noch am selben Abend küsste mich eine Frau. Benommen schlingerte ich auf meinem Fahrrad wieder nach Hause. Die Nacht ging ins dunkle Blau über, in dem die Sterne glitzerten und strahlten, als wehrten sie sich gegen das aufkommende Tageslicht. Du siehst aus wie eine, die vom Westen in den Osten rüber gemacht hat, um hier ihr Coming-out zu vollziehen. Die was? Zum Glück wusste ich, was ein Coming-out war. Die Frauen in den Clubs hatten mir davon erzählt, meistens in furchterregenden Szenarien. Also die Freunde werden mich verlassen, die Familie wird mich verstoßen, ich werde eine andere Identität annehmen Und alles in allem ist es nicht einfach, wenn nicht sogar eine schreckliche Krankheit. Aber es war eines der schönsten, explosivsten und überwältigendsten Ereignisse, als ich zum ersten Mal mit einer Frau schlief. Wohin war ich dabei einzuwandern? Wohin bin ich eigentlich dabei einzuwandern? Wer kann im Voraus wissen, mit welchen Welt man es zu tun haben wird, solange man von der Existenz dieser Welten ja noch gar nichts weiß? Wusste ich denn so genau, wonach ich suchte, bevor ich es fand? Wir sind am Brenner. Ich wünsche Ihnen, dass der Schlaf der Jungs nicht gestört wird. Nicht hier, nicht von den Grenzpolizisten, die Sie ruppig aufstoßen würden. Einmal die Augen einen Schlitz weit öffnen und Ihr Herz würde rasen vor Angst. Es ist der Grenzübergang. Wer es schafft, den zu überschreiten, für den war all die Mühe nicht umsonst. 6. Du bist anders, sagten sie zu mir, während wir uns eroberten. Anders? Zwischen unserem Tanzen und dem Küssen und dem Wodka. Anders. Du bist anders. Manchmal lästernd, manchmal staunend, manchmal lachend, manchmal nur betrunken. Irgendwie anders. Manchmal tat das Herz weh, manchmal machte er mich wütend. Wie denn anders? Was war denn so anders an mir? Halt anders, flüsterte mir Alex ins Ohr. Wenn ich in ihren Armen aufwachte, war ich beseelt und ich konnte mir nichts anderes vorstellen, als dass sie es auch war. War der blaue Himmel, in den wir blickten, nicht derselbe für uns beide? Eines Morgens erzählte sie mir von ihrer Mutter. Die hatte ihr das Kapital von Marx in die Hand gedrückt, als sie in der Pubertät war. Sie fragte mich, und was hat deine Mutter dir so in die Hand gedrückt? Den Staubsauger vielleicht oder den Teppichklopfer oder beides, Staubsauger und Teppichklopfer? Für meine ersten beiden Theaterstücke gab der Verlag einen kleinen Empfang. Als ich mit der Verlagschefin anstieß, fragte sie mich, in welchem interessanten Dialekt ich sprechen würde. Ich hätte mich beinahe verschluckt. Dialekt? Ich bin ihre neue Autorin und sie fragt mich, in welchem fucking Dialekt ich spreche? Die Jungs haben ein weiteres Stück geschafft. Der Zug rollt wieder an. Für EU-Bürger hat der Ort seine Schrecken verloren. Statt Angst und Schikane erleben zu müssen, gleiten sie barrierefrei ins nächste europäische Land. Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Nur für jene, die noch ankommen müssen, hereinkommen ins europäische Land der Freiheit, des Rechts und der Sicherheit, zeigt sich die Grenze nach wie vor als eine feste, hohe, undurchdringbare Mauer, die der Laune und der Willkür von Grenzpolizisten überlassen ist. Dabei sind sie es, die Länder miteinander verbinden. Die Einwanderer nach Europa sowie die innerhalb Europas sind es, die Europa europäisieren. In Vielfalt geeint. Für die Bewohner von Grenzländern und Grenzorten war das Leben seit jeher vielfältig, vieldeutig und vermischt. Seit der EU-Gründung sind Begriffe wie Vielfalt anerkannte Realitäten. Und mit ihnen sollten auch die Menschen anerkannt sein, die mit der Vielfalt umzugehen wissen. All jene, die sich mit ihrem Leben auf das Abenteuer Europa eingelassen haben, die ihre Existenz mit Europa verknüpften und dessen Versprechen nach einem nach außen wie nach innen hin offenen und befreiten Kontinent. Du, migriert. Womöglich möchtest du dann auch nur Migrantin sein, hä? Der bayerische Literaturprofessor schaute mich mit aufgerissenen Augen an. Na, du, da kannte ja jeder kommen. Da war ich auch Migrant, da bin ich auch eine. Er schubste seinen Nachbarn an, enger Freund, ja, du enger auch, Trinkkumpane. Du bist dann auch ein Migrant. Ein thüringischer Migrant in Berlin. Stimmt's? Maxi, Migrantin. Könnt ihr nach Deutschland durch Türken migrieren oder Syrer? Und die anderen tun was? Neben den Zug? Über viele Jahre war die Freizügigkeit mein Status und hätte es bis zu meinem Tod bleiben können. Ein Status, der zur Belanglosigkeit verführt. Wählen konnte ich bei den Kommunalwahlen und für das Europaparlament in Brüssel. Was jedoch fehlt, ist das Entscheidende dazwischen. Das Wahlrecht in dem Land, in dem ich seit vielen Jahren lebe. Als im Sommer 2016 in Großbritannien über den Austritt aus der Europäischen Union abgestimmt wurde, hatten EU-Ausländer kein Stimmrecht. Ausgerechnet sie, die von Europa abhingen, hatten selbst keine Wahl. Und Europa verpuffte in den Sommerhimmel der schönen Götterfunken zusammen mit den Glühwürmchen. Hier bitte. Vor einem Dreivierteljahr bin ich bei Herrn drüben. Hoff vorstellig geworden und habe die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt. Und da? Der blätterte mit mir den Antragskatalog durch, Seite um Seite, zeigte mir Kästchen um Kästchen, da nochmal, bis mir die Augen flimmerten. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass das Geld auch ohne positiven Ausgang bei der Behörde bleiben wird. 7. Die deutsche Staatsbürgerschaft, wozu das denn? Christiane war die Erste, der ich es sagen wollte. Sie war die Erste, die ich in Berlin kannte. Die Erste, bei der ich war und ankommen konnte. Nie sah sie mich als eine Fremde, sondern als jemand, der sie interessierte. Und nie gab sie viel auf das, was sie für mich tat, obwohl es so viel war. Sie bot mir ihre Sonntage an, und die Werktage und etwas, das am Anfang am meisten fehlt, einen Alltag. Links, wie sie war, gab sie auf nationale Zugehörigkeit nichts, auch nicht viel auf Deutschland. Besser, wenn das Land von Ausländern bevölkert wird. Für sie war es bedeutungslos, einen Bescheid in der Hand zu halten, der dir offiziell bestätigt, dass du nun deutsche Staatsbürgerin bist. Was kann dir die Zugehörigkeit zu einem Land, einer Nation, einem abstrakten Staatswesen oder dieser Amtsdiener Hoff über das hinaus bestätigen, was dir die Menschen täglich bestätigen? Deine Zugehörigkeit zur Spezies Mensch, die überall und auf der ständigen Suche danach ist, wozu diese Gattung fähig ist. Zur Liebe, zum Glück, zur Sprache. Wer von all denen, die ein Stück ihres Lebens mit dir teilten, ob für eine Episode oder für eine Haupterzählung, hat je nach deinem Reisepass gefragt. Hey, der Bescheid hat mich dennoch zu Tränen gerührt. Und jetzt, da ich ihn in der Hand halte, spüre ich das Gewicht dieser Entscheidung. Was so luftig begann, wurde mein Leben. Berlin klang schön, weich und freundlich. Mehr wusste ich nicht, bevor ich hierher kam. Was würde sich ändern? Würde sich etwas ändern? Was sollte sich überhaupt ändern? Hatte ich jemals vor, Deutsche zu werden? Eine Deutsche werden? Wozu? Wer um Gottes Willen kommt denn freiwillig auf die Idee, eine Deutsche werden zu wollen? Meine Freunde sehen mich entsetzt an. Der Satz erinnerte mich an die Reaktion meiner italienischen Landsleute. Italienerin? Du bist doch keine Italienerin. Ach nein? So aber hatten wir uns das vorgestellt. Als 16-Jährige und dritte Generation einer Minderheit, die glaubte, sie könnte das politische Geschick mitbestimmen. Selbstbewusst dachten wir, es sei ein Friedensangebot an die ehemaligen Unterwerfer. Wie sonst könnten Besatzer und Besetzte auskommen, ohne auf den nächsten Krieg zu warten, indem sie aufhören, Besatzer und Besetzte zu sein. Wir wollten außerdem nicht einer Minderheit angehören. Was sollte das überhaupt sein? Zuletzt hörte ich den Satz von einer linken italienischen Journalistin in Berlin. Gefragt, warum ich so gut Italienisch spreche, sage ich: Sono Italiana. Woher denn? Aus Südtirol. Ah, oh, capito. Daher der ausländische Akzent. Ausländischer Akzent? Das Land gehört zu Italien. All'Italia. Sì, insomma, appartiene all'Italia. Per modo di dire, non è che appartenga proprio all'Italia. Woraufhin sie etwas von einem italienischen Wesen in die Luft fuchtelte. Eine Deutsche werden? Wozu das denn? Du bist doch schon Europäerin. Nur wie? Und vor allem wo? In Brüssel? Kann es ein Europa geben, solange seine Länder Nationalstaaten bleiben und sich in ihrem tiefsten Inneren ein grundsolides nationalistisches Denken bewahren? Ein Denken, dem die Logik des Ausschließens bis in die kleinste Haarspitze hinein einverleibt ist. Wie denn Europäerin werden? Der europäische Weg kann nur durch die einzelnen Staaten verlaufen. Ein Weg, der entsteht über die, die ihn gehen, also auch durch mich, durch meinen Körper, meine Biografie. Einige Monate vergingen, es wurde Sommer. Ich fuhr nach Hause, in die Berge, zu meiner Mutter. Schließlich flatterte der Bescheid ein. Ich buchte einen Fahrschein zurück. Wieder ging es nach Hause, diesmal nach Berlin. 8. Hey, es ist auch ein Experiment. Ich möchte herausfinden, ob sich mit dem Pass etwas ändert. Experiment. Christiane verzieht unmerklich ihre Lippen. Ein Experiment? Wenn ich zu den Jungs hinübersehe, schäme ich mich für dieses Wort. Sie werden für einen deutschen Pass alles tun, sofern sie überhaupt eine Chance haben. Wenn ihnen der kleinste Spalt an der Tür geöffnet wird, werden sie ihn nutzen, sich durch die Bürokratie wühlen, sich von Beamten anschnauzen lassen, sich herumtaxieren lassen, auf einer ewig erscheinenden Orientierungsfahrt. Der Familie zu Hause standhalten, den eigenen Vorstellungen, angewiesen auf so viel Glück und gute Menschen. Was sie vor sich haben, ist so viel, dass es ihr Leben ausfüllen und bestimmen wird. Wenn es mit einem deutschen Pass endet, dann war der ganze Weg nicht umsonst. Und nur sie allein kennen den eigenen persönlichen Auftrag, der alle auf diesem Weg begleitet. Der Auftrag, es zu schaffen. Doch auch wenn den meisten der Zugang nach Europa verwehrt wird, dass sie ihn fordern, ist ihr Recht. Ebenso wie ihre Vorstellung von einer besseren und von einer freieren Welt. Einmal angekommen, sind sie nicht länger nur die Geflüchteten, sondern auch Europäer. Du wirst dich nicht mit denen vergleichen wollen, die Stunden, wenn nicht tagelang vor dem BAMF in der Schlange stehen. Das Entsetzen in den Augen der Freundin lässt mich sofort verstummen. Nein, ich will mir keine fremde Geschichte anmaßen, wenn das der Vorwurf ist. Aber wer bestimmt denn, dass sie tagelang in der Schlange stehen und sie fortan zu jenen armen Teufeln gemacht werden, die man Stunden und tagelang in der Schlange stehen lässt? Die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich sehe den Jungen mit dem angenähten Teddybären vor mir, wie er in 40 oder 50 Jahren in seiner Couchgarnitur sitzt. Seine Haare sind inzwischen angegraut, um ihn herum sitzen und spielen seine Enkelkinder, hängen an seinen Lippen. Immer und immer wieder soll er ihnen von seiner langen Reise nach Europa erzählen, die er allein und als 12-jähriger Junge angetreten war. Und die Geschichte endet mit dem Satz: Und so wurde ich nach einer langen Reise in die Welt zu einem Deutschen. Halt! Das ja wohl nicht. Natürlich wirst du nicht zu einer Deutschen, nur weil du die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. In jedem europäischen Land ist diese Antwort genauso eindeutig wie die Antwort, die man in den USA erhalten würde. Natürlich bist du Amerikanerin, wenn du die amerikanische Staatsbürgerschaft erwirbst. Anstatt mit jedem Land mehr und mehr zu werden, bist du in Europa weniger und weniger. Nicht italienisch, obwohl in Italien geboren. Nicht deutsch, obwohl seit 2 Jahrzehnten hier lebend. Das bist du nicht und das bist du auch nicht. Als würde etwas fehlen. Nichts fehlt. In diesen kleinen, aber entscheidenden Momenten, wo sich andere ermächtigen zu bestimmen, wohin du nicht gehörst, wird dir etwas verwehrt. Und was dir verwehrt wird, ist ein Gefühl von Heimat. 9. Die Wellen hatten den kleinen Jungen an Land gespült und man konnte meinen, sie hätten ihn behutsam dorthin gelegt. Bäuchlings lag er da, als würde er schlafen. Sein Gesicht ruhte seitlich eingebettet im Sand. Sein Haarflaum war dicht über sein Köpfchen gestrichen, als wäre eine liebende Hand darüber gefahren. Sein Engel schien noch seine Flügel über ihn aufgespannt zu halten. Vergeblich jedoch. Aylan war tot und lag allein da inmitten einer unsagbaren Ausgesetztheit. Ein Polizist nahm ihn behutsam in seine Arme und trug ihn wie ein Heiligtum über den Strand. Was die ungezählten Todesnachrichten von den massenhaft gekenterten Flüchtlingsbooten nicht vermochten, geschah durch ein einzelnes Kind. Es brachte Herzen der Menschen weltweit auf. Im Sommer 2015 wurde beschlossen, die Dublin-Verordnung auszusetzen. Europas Bürger brachen zu einer noch nie dagewesenen Solidaritätsbewegung auf. Sie empfingen die Ankommenden an den Bahnhöfen, holten sie in ihren Autos von den Grenzen ab, mobilisierten Lebensmittel und Unterkünfte. Die deutsche Kanzlerin prägte den Satz: Wir schaffen das. Mit dem Sommer 2015 wurde die Festung überwunden, die freiwillige Selbstbegrenzung und Abgrenzung gegen andere. Es war der Sommer, als wir wieder anfingen, höher und weiter zu denken, über die Grenzen hinaus, in ein Europa hinein. Es war der erste Sommer von Europa und es war der längste. 10. Meinem Herz ist bange. Ich habe Angst, gerührt zu sein. Ein zürischer Musiker spielt auf einer Gitarre das Deutschlandlied. Er spielt dieses schwere Lied so schnell und leicht, dass ich Mühe habe, es zu erkennen. Jeder wird einzeln aufgerufen, nimmt eine Urkunde in Empfang, eine gelbe Rose und den Handschlag der Bürgermeisterin. Wir geben einen Eid auf die Verfassung. Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte. Dann ergreift die Bürgermeisterin das Wort. Sie spricht von den Rechten und von den Pflichten, die wir ernst nehmen sollten. Rechte und Pflichten? Sie sagt nichts von einer deutschen Nationalität, sondern von einer Entscheidung. Sag ich ja, gebe ich mein Wort, dass mir das Land, in dem ich lebe, nicht gleichgültig ist. Aus dem zuerst Fremden ist Bekanntes und dann Vertrautes geworden, Kostbares, für dessen Wohlergehen ich einstehen will. Nach vielen Jahren der getrennten Bürokratien führt die Einbürgerung uns also wieder zusammen. Auch wenn ich weiß, dass mein Schicksal nicht das ihre, ihres nicht das meine ist und uns 1000 Dinge unterscheiden, etwas verbindet uns. Wir sind gegangen, um anzukommen. Die meisten meiner Freunde lässt es kalt, was mich erfasst. Erfasst es mich falsch? Oder ist, was mich erfasst, falsch erfasst? Christiane zückt ein Taschentuch nach dem nächsten und reicht es mir. Sie lacht sich kaputt. Ist das niedlich? 11. Der Zug fährt in Rosenheim ein und kommt mit einem Ruck zum Stoppen. Einer der Jungs öffnet einmal kurz die Augen und schließt sie dann wieder. Die Türen werden aufgestoßen. Passkontrolle. Die Augen der Polizisten wandern über unsere Köpfe hinweg. An der 6er Sitzreihe bleiben sie stehen. Passport. Die Jungs werden wach, langsamer als die Polizisten Zeit haben. Auf. Noch ist der Schlaf in ihren Knochen. Kaum auf den Beinen werden sie durchs Abteil nach draußen befördert. Es ist still im Zug. Manche lesen in ihren Zeitungen weiter und verhalten sich so, als sei nichts geschehen. Oder als sei das alles normal. Andere schauen sich verlegen um. Die Blicke wandern nach draußen, auf den Bahnsteig. Dort stehen inzwischen, wieder Reihe nach aufgestellt, um die 30 junge Männer. Sonst haben sie nichts. Aber ein Handy haben sie. Der Satz durchbricht die Stille. Vor einer Minute saßen sie noch mit uns im Wagen. Sie waren Reisende wie wir, die tun, was Reisende tun. Dösen, schlafen, gähnen, sie strecken, die Beine abwechselnd übereinander schlagen. Am anderen anlehnen. Nichts unterschied sie von uns. Wir waren Insassen desselben Großraumwagens. Jetzt sitzen wir drinnen und draußen stehen sie, aufgestellt wie zum Anstarren und zum Abgeholtwerden. Dann rollt der Zug wieder an und wir fahren weiter. Walking around the neighborhood with my mom, and I could tell she had some shit up on her mind. She turned to me and said, Mike, don't you want to meet someone? I said, no, I want to meet everyone. Europas längster Sommer von Maxi Ubexer mit Glenn Golds, Katharina Schmalenberg, Bettina Engelhardt, Julia Schäfle, Valentina Rikowski, Bert Köll, Luciana Cagliotti und Maxi Ubexer. Cause I won't waste another day living someone else's way. I wanna be happy, I wanna be free. Fuck what they say, I'm doing me. Technische Realisation: Rike Wiebelitz und Steffen Jahn. Regieassistenz: Sandra Rickmeier. Regie: Gerrit Bohms. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie: Isabel Platthaus.